Schwester Traudel, was müssen sich unsere Hörer eigentlich unter einer Diakonisse vorstellen? Wenn ich das zuerst höre, dann denke ich an einen Diakon und eine Diakonisse könnte ja vielleicht auch eine Frau des Diakons sein. Ein Diakon kommt in der evangelischen Kirche vor, auch in der katholischen Kirche, sind Menschen, die dort predigen. Haben Sie da was mit zu tun? In dem Wort Diakon und Diakonisse steckt ein griechisches Wort, das bedeutet dienen. Ich lebe in einer Lebens-, Glaubens- und Dienstgemeinschaft mit über 200 Frauen zusammen und wir dienen gemeinsam Gott. Über 200 Frauen. Ich merke nichts davon hier in Ihrer schönen kleinen Wohnung in Ohoff. Wo sind denn die 199 restlichen Frauen? Das hier ist ein Altenheim. Einige sind hier pflegebedürftig und werden gepflegt. Ungefähr 34 Schwestern sind hier und die anderen sind überwiegend in unserem Mutterhaus in Velbert in der Bleibergquelle. Es gibt ja vom Äußeren her jedenfalls zwischen Ihnen und einer Nonne keinen großen Unterschied. Sie haben auch eine Tracht, eine Haube, aber Sie sind doch nicht katholisch. Kann man sagen, dass Sie eine evangelische Nonne sind? Wie ist das denn mit dem Heiraten und mit einer Ehe? Ich bin eine evangelische Diakonisse und zu unserer Berufung gehört auch, dass wir ehelos leben. Ebenso gehört dazu, dass wir alle das gleiche Taschengeld haben, ob eine Schwester Oberin eines Krankenhauses ist oder ob sie in der Küche ist oder sonst irgendwo. Wir haben alle das gleiche Taschengeld. Sie sind ja schon im fortgeschrittenen Alter. Sie haben im letzten Jahr das Rentenalter erreicht. In diesem Alter wird man ja doch sehr ruhig und gelassen und man kann das alles so leben, was man sagt. Aber Sie waren doch auch schon mal 20 und 30. Wie kommt man eigentlich dazu? Wann war es so, dass Sie gesagt haben, ich möchte in diesen Orden, in diese Schwesternschaft eintreten, ich möchte auf eine Familie verzichten, ich will ganz Gott dienen. Diakonisse werden, das wollte ich eigentlich nicht. Ich bin mit 19 Jahren durch eine ganz schwere Sinnkrise gegangen und da habe ich begonnen, Gott zu suchen. Das heißt, einfach etwas anderes zu suchen, etwas, was mehr Sinn in mein Leben brachte. Und bin durch einen Jugendkreis dann auf Gott gestoßen. Sie haben nämlich den Glauben wirklich gelebt und das hat mich sehr angesprochen und ich wusste sofort, Sie haben das, was ich eigentlich suche. Aber zu diesem Zeitpunkt bin ich Kunstrad gefahren und mir war sofort klar, wenn du... Darf ich mal eben unterbrechen? Kunstrad, was kann ich mir darunter vorstellen? Haben Sie an Meisterschaften teilgenommen? Ja. Damals lebte ich noch in Baden-Württemberg und wir haben an badischen Meisterschaften teilgenommen. Ich bin in einem Sechserreigen gefahren und wir waren auch badische Meister. Also von einer Kunstradfahrerin mit vielleicht einer großen sportlichen Karriere zu einer Diakonisse, das ist doch ein weiter Weg. Wie ist es im Einzelnen dazu gekommen? Als ich im Jugendkreis in Düsseldorf war, da merkte ich, wie ihr Leben durch Gott sehr viel reicher war als mein Leben. Ich merkte aber auch, dass ich dann mein Leben ändern müsste, wenn ich diesen Weg gehen würde. Und obwohl ich gerne Kontakt zu Gott bekommen hätte, bin ich dann doch nicht mehr hingegangen, weil mir der Preis zu hoch war. Und dann war ich auf irgendeiner Party und niemand war da, der an Gott glaubte oder der von Gott sprach. Und ich wusste auf einmal, so wie du bisher gelebt hast, kannst du vor Gott nicht bestehen. Obwohl ich eigentlich immer dachte, ich habe so einigermaßen anständig gelebt. Und das hat mich so getroffen, dass ich stehenden Fußes von dieser Party nach Hause gegangen bin. Und zu Hause habe ich mich hingekniet und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann muss ich das genau wissen. Und dann mache ich auch ganze Sache mit dir. Und darauf bin ich dann wieder in diesem Jugendkreis. Und sie haben mich gefragt, ob ich über Karneval in einem Laienspiel, das die Botschaft von Gott verkündigte, mitspielen würde. Für mich war das die Entscheidung, die Antwort Gottes oder den Karnevalsumzug und damit mein altes Leben. Und da habe ich mich für das Leinspiel entschieden. Als dann Karneval näher rückte, da wurde mir klar, das halte ich gar nicht durch. Ich habe Jahre immer wieder versucht, aus diesem Leben auszusteigen. Ich habe es nie geschafft. Und jetzt, kurz vor Karneval, entscheide ich mich für solch eine Sache. Und da habe ich dann erlebt, dass Gott mir innerlich so eine andere Einstellung geschenkt hat, dass es mir nicht schwer geworden ist, nicht an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Und das war eigentlich so der erste Schritt in den Glauben. Sie haben, also wenn ich das richtig verstanden habe, Ihr Kunstrad an den Nagel gehangen. Ja. Ging das denn so einfach? Da ist da auch sehr viel Herzblut sicherlich geflossen, oder? Ja, aber das Reden Gottes war in diesem Augenblick sehr viel stärker. Ich habe Gott gesagt, dass er, wenn er mir eine klare Antwort gibt, dass ich auch dann ganze Sache mache. Und das wollte ich jetzt auch einhalten. Ja, es ist mir nicht ganz so leicht geworden, aber als ich zu unserem Trainer ging und ihm sagte, dass ich im Karnevalszug nicht mitfahre und dass ich überhaupt aufhöre und aus welchem Grund, da hat er gesagt, das kann ich verstehen, meine Schwester ist Nonne. Wie gestalten Sie denn jetzt zu Ihrem Ruhestand, wobei ich den Eindruck habe, dass es mehr ein Unruhestand ist? Unruhe nicht, aber ich habe schon ganz viele Aufgaben. Eine Aufgabe, die mir so am Herzen liegt, ist, dass ich in Ton modelliere. Das habe ich früher schon gemacht und bin dann durch die Arbeit nicht mehr dazugekommen. Und das habe ich wieder aufgenommen und habe Freude dran, Figuren herzustellen. Bei dieser wirtschaftlichen Lage heute, und Sie werden ja bei einem kleinen Taschengeld ja auch nicht gerade im Geld schwimmen, ist es doch eine sehr sinnvolle Angelegenheit, die Sie da machen, um sich noch ein Zubrot zu verdienen. Nein, ich bessere damit nicht mein Taschengeld auf, sondern das Geld geht zu 100% an unser Mutterhaus nach Abzug der Material- und anderen Umkosten. Im Mutterhaus haben wir viele und große Aufgaben, wo das Geld dringend nötig ist. Nun besteht Ihr Lebensabend ja nicht nur aus Töpferei. Was machen Sie denn sonst noch? Es wird gesagt, dass Sie auch in eine Muckibude gehen. Stimmt das eigentlich? Ja, das stimmt. Ich habe einen ganz schlechten Rücken und ich muss unbedingt etwas tun, um meine Muskulatur aufzubauen. Und da gehe ich vormittags dreimal in der Woche zum Training. In ein Fitnessstudio in Meinersen. Aber ich gehe davon aus, dass Sie dann ohne Tracht trainieren. Ja, das ist richtig. Dann trage ich Sportkleidung. Was sagen denn die braun gebräunten Leute, die doch ihren Körper stählen, wenn plötzlich eine Diakonisse auftaucht? Oder wissen die gar nicht, wer sie sind? Als ich zum ersten Mal hingegangen bin, da habe ich mir überlegt, ziehe ich gleich Sportsachen an oder gehe ich in Tracht hin? Und ich habe mich dann für die Tracht entschlossen. Das hat ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Einmal Menschen, die dann nicht so die Traute hatten, mich überhaupt anzusprechen. Vor allem ein jüngerer Mann, er hat mich wochenlang nicht gegrüßt. Und dann habe ich mir die Namen der Einzelnen gemerkt und ich begrüßte ihn ganz bewusst mit seinem Namen. Er schaute mich an, morgen, sagte er. Beim nächsten Mal sagte er schon freundlicher, guten Morgen. Ich dachte, naja, wenigstens schon mal ein Wort. Und einige Zeit später fragte er, ist alles klar bei dir? Und irgendwann dann, da haben wir nebeneinander trainiert, fragte er, bist du Nonne? Nein, aber ich bin evangelische Schwester. Dann war das Gespräch wieder abgebrochen. Eines Tages, da setzte er sich neben mich und erzählte mir seine Lebensphilosophie, wie er lebt. Das war dann das erste Mal, dass er richtig mit mir gesprochen hat. Außerdem bin ich auf der Seite des Sportes geblieben. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich habe inzwischen hier eine Gruppe mit jüngeren Frauen. Wir machen viermal in der Woche zusammen Nordic Walking. Das ist für mich eine gute Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Sie kennen noch nicht unser Motto. Das Motto unseres Mutterhauses heißt, um Gottes Willen für den Menschen. Und das möchte ich auch leben. Wenn man Sie so etwas näher kennenlernt, dann muss man ja sagen, dass Sie sehr dem Leben zugewandt sind, in all den Aktionen, die Sie machen, in all den Kontakten, die Sie pflegen. Wie ist es denn eigentlich mit dem Humor? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man sagt, dass diese Menschen sehr wenig Humor ausstrahlen, weil sie schon bedingt durch die Kleidung zurückgezogen leben und kaum lachen. Wie ist das denn bei Ihnen eigentlich? Ich lache sehr gerne. und ich bin auch gerne mit Menschen zusammen. Ich weiß, dass viele Menschen ein völlig falsches Bild haben von Diakonissen. Manche nennen uns Haubenlerchen, andere Pinguine. Und zunehmend, denke ich, sind wir für die meisten irgendwelche Exoten aus dem letzten Jahrhundert. So nicht so ganz richtig gebacken. Zumindest weit hinten an mit dem Leben. Aber das stimmt nicht. Ich persönlich bin sehr froh, dass Gott mich diesen Weg geführt hat. Ich persönlich empfinde mein Diakonisse-Sein als ein Geschenk. Und ich bin sehr gerne Diakonisse. Und ich weiß es auch von vielen anderen Schwestern. Schwester Traude, erlauben Sie mir mal dieses offene Wort. Sie reden so von Gott, als wäre er ständig bei Ihnen und von Jesus. Ist das denn wirklich so? Ja, ich erfahre Gott im Alltag ganz häufig. Und das ist für mich auch wichtig. Ein Gott, den man nicht erfährt, dem kann man auch nicht vertrauen. Wie war das denn so im letzten Jahr? Was haben Sie denn so erlebt? Nennen Sie doch mal ein paar Einzelheiten. Auch Christen machen sich Sorgen. Als der Umzug und die Pensionierung vor mir stand, gab es schon einige Dinge, über die ich mir Gedanken gemacht habe. Zum Beispiel, was wird mit dem Auto? Werde ich ein Auto haben oder nicht? Das Auto, das ich fuhr, gehörte ja der Gemeinde. Dann habe ich mich gefragt, werde ich eine Satellitenschüssel aufstellen dürfen, damit ich Evangeliumsrundfunk hören kann? Ich habe mich gefragt, werde ich wieder Freunde finden? Wird es mir gelingen, einen Hauskreis aufzubauen? Das heißt, ein Kreis, wo man sich trifft, um miteinander die Bibel zu lesen und sich auszutauschen, wie man Gott erlebt. Und nun ist ein Jahr um und ich kann zurückschauen. Das Auto, als ich wegging von Tiddische, da hat mir die Gemeinde das Auto geschenkt und noch ein Jahr die Versicherung bezahlt. Dann die Frage nach Menschen, mit denen ich gemeinsam die Bibel lesen kann. Auch sie ist inzwischen beantwortet. Ich habe zwei Hauskreise. In dem einen sind 7 Menschen und im anderen sind wir zu 5. Ich habe auch Menschen gefunden, mit denen ich sportlich unterwegs sein kann. Und das war für mich eine ganz herrliche Erfahrung. Die Frage nach der Satellitenschüssel, ob ich sie überhaupt aufstellen darf, als ich an einem Wochenende hier war, sagte mir eine Schwester, du, ich ziehe um, ich kann die Satellitenschüssel nicht mehr gebrauchen. Sie war die einzige Schwester, die überhaupt eine hatte. Willst du sie haben? Alles war schon montiert, es musste nur noch ein Kabel in mein Zimmer gelegt werden. Das heißt, Gott hat all die Fragen, die ich so hatte, beantwortet und ich habe mich total umsonst gesorgt. Wenn Sie jetzt in diesem Unruhestand leben, haben Sie denn mit 66 Jahren noch irgendwelche Ziele? Udo Jürgens singt ja mit 66 Jahren, da fängt das Leben richtig an. Was tut sich jetzt noch? Wissen Sie, das halte ich für einen ganz dummen Spruch. Mit 66 Jahren fängt das Leben erstmal an, weil dann wirklich immer mehr auch Beschwerden hinzukommen und ich merke auch etwas davon, obwohl ich sehr sportlich bin und noch gut unterwegs bin. Was die Ziele betrifft, ich arbeite hier in einem Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, Familiengottesdienste durchzuführen. Und da ist mein ganz großer Wunsch, dass diese Gottesdienste bekannt werden, dass Menschen sich einladen lassen, dass immer mehr Menschen dazukommen, vor allem Menschen, die Gott noch nicht kennen, dass sie sich wohlfühlen bei uns und dass sie zum Glauben an Gott finden. Also mit anderen Worten, Schwester Traudel, Sie haben diesen Weg nicht bereut. Nein, ich habe ihn nicht bereut, weil mein Leben sehr, sehr reich geworden ist. Weil ich viele Gaben in meinem Leben nicht entdeckt hätte, die durch den Dienst deutlich geworden sind. Das hat mir immer ganz viel Freude gemacht, meine Gaben auch entsprechend einzusetzen. Gibt es eine Sache in Ihrem Leben, die Sie anders gemacht hätten, wenn Sie noch mal jung wären? Es gibt mehrere Dinge, die einmal im Zusammenhang stehen mit meinem Wesen, wo ich Menschen wehgetan habe, wo ich ihnen Unrecht getan habe. Das würde ich gerne anders machen. Ja, ich würde grundsätzlich noch mehr für Gott investieren wollen, wachsamer sein für die Situation von Menschen und sie entsprechend begleiten, ansprechen. Ich denke, es gibt noch einiges, was ich gerne anders machen würde, wenn ich noch einmal die Möglichkeit hätte. Aber auf jeden Fall würde ich, wenn Gott mich wieder rufen würde in den Dienst, diesen Weg erneut gehen.